Die Aufgabe der verschiedenen Parteien. Um alle politisch-internationalen Strömungen, die zuvor in jahrzehntelangen, ja jahrhundertelangen Prozessen anerzogen wurden, nach dem Prinzip Teile und Herrsche erfassen zu können, bedarf es verschiedener Parteien. Für Liberale, Marxisten, Christen, Sozialdemokraten und so weiter. Für die beabsichtigten volkszerstörerischen Prozesse vermittels Ausländerüberflutung und propagierter Gleichmacherei bedarf es hoher Wahlbeteiligungen, also hohe Mitverantwortung für die gewollte Bastardisierung, zur Schaffung einer multikulturellen Gesellschaft, wie in Amerika und anderen demokratisch gesteuerten Ländern schon lange praktiziert. Das Ziel ist die globale Zerstörung der weißen Rasse. Ein geringerer Teil unseres Volkes war, trotz der massiven Medienhetze, nicht mit dem internationalistischen, also zerstörerischen Gedankengut zu zersetzen. Es blieb sich selbst, seinem Volk und seiner Art, auch nach 1945 innerlich treu. Um auch diesen, dem Regime eventuell gefährlich werdenden Teil des Volkes zu erfassen und ins System einzubinden, wurden, wenn auch ungerne, Parteien mit nationalem Gedankengut zugelassen. Lediglich die NSDAP mit ihrem tatsächlich durch und durch deutschen Interessen vertretenen Parteiprogramm blieb, wie könnte es auch anders sein, seit 1945 verboten. Von den Feinden unseres Volkes wurde alles nach dem Gesichtspunkt angelegt: Ihr dürft zwar wählen, aber nur die von uns zugelassenen Parteien und nur so, dass es euch grundsätzlich schadet. Mit zunehmender Verschlechterung unserer Situation stieg in den letzten 10 bis 15 Jahren das nationale Bewusstsein in Deutschland wieder an. Die Wählermassen liefen den Parteien mit internationalistischem Gedankengut mehr und mehr weg, nicht zuletzt durch politische Aufklärungsarbeit aktiver nationaler Einzelkämpfer und kleiner Gruppen. Das internationale Judentum und die diesem unterstellte internationale Freimaurerei und andere halbgeheime bis offene Organisationen mit gleicher Zielsetzung sahen sich nun gezwungen, weitere auf national getrimmte Parteien zuzulassen bzw. selbst zu gründen, um so die davongelaufenen und wahlmüde gewordenen Deutschen durch die Hintertür erneut für die Wahlbeteiligung und für das volkszerstörerische, besatzungsunterstellte Regime einzufangen. Dank dieser auf national getrimmten neuen Parteien konnte die Wahlbeteiligung bei 80-90% gehalten werden. Mit solchen Methoden steuern unbemerkt die anonymen Mächte. Die Republikaner wollen Ausländer zu deutschen Staatsbürgern machen. Laut einem Flugblatt ihres Landesverbandes Berlin vom Januar 1989: Wenn Ausländer politisch integriert werden wollen, müssen sie die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen. Deshalb meinen die Republikaner, wer wählen will, soll zunächst deutscher Staatsbürger werden. Merke: Auch zugelassene demokratische Parteien mit nationalem Gedankengut als Köder sind ein Rad im zerstörerischen Getriebe. Andere Länder, andere Sitten. Türken haben bei uns zum Teil mehr Rechte als Deutsche. In der Türkei wäre es umgekehrt. Siehe dem Münchner Merkur vom 26.07.1989 unter bemerkt und notiert: Dieses ist ein Land der Türken. Wer nicht rein türkischer Herkunft ist, hat nur ein einziges Recht, das Recht, Sklave zu sein. Mehmet Esat, früherer türkischer Justizminister, über seinen Staat. Die Parteien mit nationalem Gedankengut zeigen die gleichen Farben, schwarz, rot, gold, wie die ganz offen antideutsch agierenden übrigen Parteien. Unter diesen Farben operiert die rote, die schwarze und die goldene Internationale schon seit dem vorigen Jahrhundert unheilvoll in Deutschland. Gleichfalls am 15. September 1935 wurde in Nürnberg das Reichsflaggengesetz verkündet und vom Reichstag angenommen. Ab diesem bis zum heutigen Tag ist die schwarz-weiß-rote Hakenkreuzfahne die offizielle Fahne des Deutschen Reiches. Mit der Besetzung Deutschlands und der Kapitulation der deutschen Wehrmacht 1945 wurde von deutscher Seite die Fahne eingerollt, aber gleichzeitig auch von den Besatzern in der Öffentlichkeit verboten. Sie kann jedenfalls zurzeit nicht für falsche Ziele missbraucht werden. Hätten wir es bei diesen besatzungsnationalen Parteien in Wahrheit mit nationalen Parteien zu tun, sie hätten sich der Nationalfarben des Zweiten Reiches, des Bismarckreiches bedient, nämlich Schwarz-Weiß-Rot statt Schwarz-Rot-Senf. Merke, schon an den Fehlfarben kann man sie erkennen. Personalausweise für staatenlose Gesellen. Jeder Deutsche, sofern er deutscher Abstammung und deutschen Blutes ist, ob nun ein Jahr, 25 Jahre, 50 Jahre oder älter, ist aufgrund der dargelegten juristischen wie völkerrechtlichen Situation nach wie vor Staatsbürger des Deutschen Reiches. Nach der Besetzung Deutschlands und nach der 1949 erfolgten widerrechtlichen Aneignung der Macht durch eine besatzungsdemokratische Clique wurde jedem deutschen Staatsbürger, jedenfalls hier in der Besatzungszone West, der rechtmäßige Personenausweis entwendet und ein pseudorechtlicher Bundespersonalausweis aufgezwungen. Auf ähnliche Weise wurden uns ja 1948 die werthaltige Reichsmark abgenommen, wodurch wir genötigt waren, die 40-20 D-Mark Trinkgeld anzunehmen, Währungsreform genannt. In jedem Staat der Welt wird dem Inhaber eines Personenausweises darin unter anderem auch die Staatsangehörigkeit bescheinigt. Einem Franzosen, République Française, einem Engländer, Great Britain, einem US-Amerikaner, United States of America und dementsprechend in anderen Ländern. Nur der besetzte und entrechtete Deutsche muss sich auch hier wieder eine Sonderbehandlung gefallen lassen und bedauerlicherweise tut er es auch. Sein Ausweis hat ihn regelrecht zum staatenlosen Gesellen herabgewürdigt, denn ihm wird nicht mehr bescheinigt, welchem Staat er angehört. Unter der Staatsangehörigkeit wird bei ihm lediglich Deutsch eingetragen. Ein Trick, um die allein rechtmäßige Eintragung zu umgehen. Denn mit Deutsch, Spanisch, Russisch, Italienisch drückt man die Volkszugehörigkeit aus. Damit gibt man die Abstammung an, nicht jedoch den Staat, dem der Auszuweisende angehört. Nun haben wir aber gesehen, einen Staat, Bundesrepublik Deutschland, kann es nach dem internationalen Völkerrecht auf dem Territorium des rechtmäßig fortbestehenden Deutschen Reiches nicht geben. Ein Staat über einem anderen Staat, das ist rechtswidrig, das ist schon Besatzungsidiotie. Das wissen auch die in Bonn. Folglich konnte unter Staatsangehörigkeit nicht die BRD eingetragen werden. Ob die Logenbrüder in Bonn uns in voller Absicht zu staatenlosen Gesellen degradiert oder sich lediglich nicht getraut haben, uns die tatsächliche Staatsangehörigkeit, nämlich Deutsches Reich, zu bescheinigen, das wissen die Götter. Die böse Absicht ist jenen schon eher zu unterstellen, denn andernfalls hätte man uns ja nach 1945 die Reichsausweise belassen können. Auf allen Gebieten die fast gleiche Absicht. Alles, was auf die legale staatsrechtliche Lage, also an die Vorbesatzungszeit, erinnern konnte, musste radikal beseitigt und ausgemerzt werden. Nur so konnte das Volk der Deutschen gänzlich seiner hohen Werte auf allen Gebieten beraubt, allmählich eingeschläfert und aus Deutschland ein lebender Leichnam gemacht werden, wenn wir mal vom rein wirtschaftlichen ausgehen. In Mitteldeutschland und in der deutschen Ostmark, noch Republik Österreich, wird man ähnlich vorgegangen sein, ob auch mit den Ausweisen, entzieht sich zurzeit meiner Kenntnis.